Die Gefahr der Gesamtverschwörung war riesengroß. Wie klar Sie es mit uns meinten, das können Sie aus den Plänen sehen. Verhaftung jedes Kreisleiters, jedes Gauleiters, Aufhebung jeder Dienststelle, Besetzung in Berlin, Reichsführung SS, Reichssicherheitshauptamt, Gauleitung, Aushebung Dr. Goebbels und so weiter und so weiter. Es war die ganze Partei, die gesamte Bewegung gemeint. Es werden dem großen Prozess dann sicherlich eine ganze Anzahl kleinerer Prozesse folgen. Denn ich bin absolut fest entschlossen, jedem Würzelchen nachzugehen, das in das Ministerium, in jene Sparte hereinführt. Das werden interessante kleine oder größere Aushebungen sein, wo man dann nun so die Verästelungen mal aushebt. Ich bin überzeugt, dass wirklich Verästelungen sind wir in der Wirtschaft, im Auswärtigen Amt, in den verschiedenen Ministerien. Die finden wir überall. Und da werden wir mit einer Emsigkeit und Fleiß, wenn wir das mal alles rausholen.